Ström wünscht sich manchmal aufzulösen, wie ein Salz in einem Glas Wasser, so nach Sonnenuntergang besonders. Möchte ruhen so wie Sonnenaufgang und dann wieder aus dem Wasser steigen. Venus, Palmström, Anna, Dia, Mene. Schube und verteilt das Kunstfall in der Stube. Und nachdem er guckt, hat er was gemacht. Und verteilt das Kunstfall und zur Nacht. Und verteilt die Kugeln so zur Nacht, dass wenn er plötzlich nachts erwacht, die Kugeln knistern, hört und ihn ein heimisch Krugel packt. Dass ihn dann nachts ein heimisch Krugel packt, verschmuck der Pack, hab ihr die Kugel. Aufgeschreckten Sperlings begeistert Korf zu einem Kunstgebilde, das nur aus Blicken, Mienen und Gebärden besteht. Man kommt mit Apparaten, es aufzunehmen. Doch von Korf entsinnt sich seines Werks nicht mehr, entsinnt sich keines Werkes mehr, anlässlich eines aufgeregten Sperlings. Es lähnt auch auf unserem Spann, o selige Epoche, ein Helmlein will zum Lichten an aus einem Astburgloche. Es schaukelt bald im Winde hin und schaukelt bald drin her. Mir ist beinahe, ich wäre wer, der ich doch nicht mehr. Tapetenblume bin ich fein, kehr wieder ohne Ende. Doch statt im Main und Mondenschein auf jeder der vier Wände. Du siehst mich nimmer da genug, soweit du blickst im Stübchen und folgst du mir per Rassensprung, bist du verrückt, mein Liebchen.